ist so wie es ist und das doch alles passt, solange ich nur dran glaub und nicht aufgeb. Doch manchmal scheint der Weg so aussichtslos, trotz allem lauf ich los. Gott gibt mir Kraft, dass ich aufsteh. Tief in mir drin weiß ich ganz sicher, dass es gut wird, ganz egal was kommt, wenn ich hier nicht und aus mir rausgeh. Ja, dankbar bin und nie vergesse, dass ich mich unnötig stresse, mich in keine Formel presse und geradeaus geh. Irgendwie wird schon weitergehen, wenn auch so mancher Zweifel mich oft plagt. Irgendwie wird schon weitergehen, weil diese Stimme in mir zu mir sagt. Irgendwie muss es weitergehen und die Zeit wird zeigen, was passiert. Irgendwie wird schon weitergehen und mal sehen, wohin der Weg mich führt. Ich weiß, mein Weg führt immer weiter. Ich lerne dazu, auch wenn ich scheiter. Der Weg wird schmal, der Weg wird breiter. Geht auf und ab, doch immer weiter. Ja, manchmal kreisen die Gedanken, ich werd unruhig kommen, schwanken. Und die Unzufriedenheit weist mich harsch in meine Schranken. Fang an, auf meinem Weg zu wanken, weil die Kräfte schon versanken. Unsicherheit und Angst braucht Zeit, wieder aufzutanken. Schenk mir die Energie und Ruhe, um jetzt positiv zu denken. Schenk mir die Zeichen, die ich brauch, bitte lass deine Hand mich lenken. Ich weiß, es gibt noch so viel zu tun für mich und dass der Weg, den du mir weißt, kein leichter ist. Ich hatte reichlich Zeit, mich auszuruhen und ich gib niemals auf, solange du bei mir bist. Ich weiß, mein Weg führt immer weiter. Ich lerne dazu, auch wenn ich scheiter. Der Weg wird schmal, der Weg wird breiter. Geht auf und ab, doch immer weiter. Mein Freund, ja, ich weiß es genau. Auch wenn ich oft noch so falsch lieg, du weißt, dass ich auf dich vertrau. Ich will nach vorne schauen, voll Zuversicht drauf bauen. Oh ja, dass das Schicksal es schon gut mit mir meint. Ich weiß, mein Weg.